الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره أما بعد. طيب, wir machen heute weiter mit dem 57. Fajr-Unterricht von das Buch Jama' al-Ulum al-Hikam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Und wir fangen heute an mit dem 14. Hadith an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني, والنفس بالنفس, والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. Also von Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, das Blut eines Muslims darf nicht oder ist nicht erlaubt, außer durch eines von drei: der Verheiratete, Unzüchtige und Seele für Seele und der Verlasser seiner Religion, der Verlasser der oder der, der sich von der Jama'a trennt oder sie verlässt. Also von der Gemeinschaft der Muslime trennt oder sie verlässt. Überliefert bei Al-Bukhari und Muslim. Hört man mich, inshallah? Okay, inshallah möchte ich, dass alle sich daran beteiligen, inshallah. Und ich möchte auch sehen, dass alle aufmerksam sind. Barakallahu fikum. Taib. Dieser Hadith überlieferten sie beide, also Al-Bukhari und Muslim, in ihren Sahih. Von der Überlieferung von Al-A'mash, von Abdullah ibn Murra, von Masruq, von Ibn Mas'ud. Und in der Überlieferung, oder in einer Überlieferung von Muslim ist, der Verlasser des Islams statt seiner Religion. Und in dieser Bedeutung gibt es viele oder unterschiedliche Ahadith. So überlieferte Muslim von Hadith von Aisha, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, ähnlich wie dieser Hadith von Abdullah ibn Mas'ud. Und der Tirmidhi und Nasa'i und Ibn Majah überlieferten von Hadith von Uthman, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, das Blut eines Muslims wird nicht erlaubt, außer mit eines von drei: ein Mann, der Kafir wurde, nachdem er Muslim war, und oder ein Mann oder einer, der Zina macht, nachdem er geschützt wurde, nachdem er verheiratet war, oder er tötete eine Seele ohne Seele. Ja, ohne Seele. Und in der Überlieferung von An-Nasa'i, ein Mann, der Zina macht, nachdem er geschützt war, so muss er besteinigt werden. Oder er tötet absichtlich, so muss er die Strafe dafür haben. Oder er wird abtrünnig, nachdem er Muslim wurde, so muss er getötet werden. Und in dieser Überlieferung wurde von Nabi sallallahu alaihi wasallam, von der Überlieferung von Ibn Abbas und Abu Huraira und Anas ibn Malik und andere. Yani dieser Hadith überlieferten mehrere Sahaba. Und wir erwähnten Hadith bereits. Und in ihm ist die Erklärung, welcher? Das ist der Hadith, der auch von Ibn Umar überliefert wurde, den wir bereits erwähnt haben. Das ist der 8. Hadith: mir wurde befohlen, dass ich die Menschen bekämpfe, bis sie La ilaha illallah sagen und so weiter. Okay? Und in diesem Hadith ist auch, dass diese drei Eigenschaften das Recht des Islams sind. Weil wir haben ja damals gesagt, außer mit dem Recht des Islams. Ja, das Recht des Islams sind mit dem, das Blut von denjenigen zu erlaubt erklärt wird, von denjenigen, der bezeugt, dass La ilaha illallah und dass Muhammad Rasulullah. Das heißt, diese drei Sachen, auch wenn derjenige mit der Zunge bezeugt, dass La ilaha illallah und Muhammad Rasulullah, ja, auch wenn er das macht, so diese drei Sachen erklären sein Blut zu halal, ja, auch wenn er das bezeugt. Okay, weil grundsätzlich ist was, wie wir gesagt haben, das Blut des Muslims ist geschützt dadurch. Und das Töten mit jeder davon, von diesen drei Eigenschaften, ist eine übereinstimmende Sache unter die Muslime. Dass man für diese, für eine dieser drei Sachen getötet wird, im Islam, ist muttafaqun alayh, yani, es herrscht Einigkeit darüber unter den Muslimen. Hört man mich? Abdul Ghafur, Amir, Said und die restlichen. Barakallahu fikum. Immer melden, dass ihr da seid. Barakallahu fikum. Nicht, dass ich denke, dass ihr nicht hört oder so. Auch die Schwestern natürlich. Was aber den Sinne von den Thayyib, yani von den Verheirateten betrifft, so haben die Muslime, es herrscht unter den Muslimen die Übereinstimmigkeit, dass seine Strafe die Steinigung bis zum Tod ist. Okay? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam steinigte. Und zwar die zwei Frauen, Ma'is und die Ramidiyah. Und im Koran stand das Wortlauf والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. Dieser Vers, und der verheiratete Mann oder Frau, verheiratete, wenn sie Zina begehen, dann steinigt sie als Strafe von Allah. Dieser Vers stand im Koran und wurde aufgehoben. Okay? Und wir wissen ja, es gibt verschiedene Arten von Aufhebung im Koran. Okay? Ja, ein Nasch. Es gibt, wo nur das Wortlaut aufgehoben wird, ja, aber der Hukum bleibt. Und es wird, dass der Hukum aufgehoben, es gibt auch, dass der Hukum aufgehoben wird, aber es wird, der Wortlaut bleibt, und es gibt, dass beides aufgehoben wird, ja, der Hukum und der Wortlaut. Und dieser Vers ist was? Der Wortlaut wurde aufgehoben, jedoch nicht der Hukum, das Urteil. Okay? Ibn Abbas nahm auch oder legte auch oder interpretierte auch oder holte, yani, legte auch von dem Koran, ha, interpretierte auch die, von dem Koran die Steinigung von der Aussage des Erhabenen, O ihr Leute der Schrift, zu euch kam unser Gesandter, der euch vieles aufzeigt, was ihr von dem Buch verheimlicht habt und vieles vergibt. Surat al-Ma'idah, Vers Nummer 15. Ja? Er sagte, so, wer den Rajm, wer Kufr an Rajm, an Steinigung begeht, wer es leugnet, so hat er den Koran geleugnet, während er es nicht spürt. Dann hat er diesen Vers rezitiert und sagte, die Steinigung war von dem, was sie verheimlicht hatten. Überliefert der Nasa'i und Al-Hakim, und er sagte, diese Überlieferung ist authentisch. Na, es ist auch bei Al-Hakim überliefert. Okay? Ebenso kann man das aus der Aussage des Erhabenen herausnehmen, إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا. Wir sandten die Tore herab. Darin ist Rechtleitung und Licht. Damit richten die Propheten, welche sich ergeben haben für die Juden, bis er sagte, und richtet zwischen ihnen mit dem, was Allah hinabgesandt hat. Surat al-Ma'idah, Vers 44 bis 49. Ja? Zuhri sagt, liegt mein Programm stützt immer wieder das Panda. Ja. Also, Zahriyu sagt, uns erreichte, dass dieser Vers hinabgesandt wurde über die zwei Juden, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesteinigt hat. Er sagte, ich richte mit dem, was in der Tora ist, und befahl ihnen, und sie wurden besteinigt. Okay, und dieser Vers über die Hinabsandung dieses Verses ist der Hadith, was glaube ich Al-Bara ibn Azib Na. Der Hadith von Al-Bara ibn Azib, er sagte, der Prophet sallallahu alaihi oder der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ging an einen Juden vorbei, dessen Gesicht bemalt war. So rief er sie und sagte, findet ihr die Strafe für den Unzüchtigen so bei euch? Sie sagten ja. Dann rief er einen Mann von ihren Gelehrten und er sagte zu ihm, ich rufe dich bei Allah oder im Namen Allahs, der die Tora auf Musa hinabgesandt hat. Findet ihr die Strafe des Unzüchtigen so bei euch in eurem Buch? Er sagte, bei Allah, nicht, nein. Und hättest du mich nicht im Namen Allahs gebeten oder gerufen, da das zu tun, dann hätte ich dir das nicht erzählt. Wir finden die Strafe des Unzüchtigen in unser Buch, die Steinigung. Jedoch, es wurde viel, yani die Unzucht, oder sie wurde viel in unseren Edlen. Ja? So, wenn wir den edlen Mann genommen haben, haben wir ihn gelassen. Und wenn wir den schwachen Mann genommen haben, haben wir über ihm die Strafe durchgeführt. So sagten wir, kommt, einigen wir uns auf etwas, was wir auf den Edlen und Minderwertigen von uns umsetzen. So haben wir uns auf die Gesichtsbemalung das Peitschen geeinigt und ließen die Steinigung. So sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, O Allah, ich bin der Erste, der deinen Befehl belebt, nachdem sie ihn sterben haben gelassen haben. So hat er befohlen, dass er gesteinigt wird. Dann hat Allah azzawajal hinabgesandt, O du Gesandte, es soll dich nicht traurig machen, diejenigen die in Kufr eilen, sollen dich nicht traurig machen. Sie sagen, wenn ihr dies bekommt, dann nehmt es, und wenn ihr es nicht bekommt, so meidet es, bis seine Aussage, bis die Aussage des Erhabenen, und wer nicht nach dem richtet, was Allah hinabgesandt hat, dies sind die Juden. Dies sind die Juden, bis er auch gesagt hat, und wer nicht nach dem errichtet, was Allah hinabgesandt hat, dies sind die Kafirun, Entschuldige, und wer nicht nach dem richtet, was Allah hinabgesandt hat, dies sind die Kafirun über die Juden. Und bis er sagte, und wer nicht nach dem richtet, was Allah hinabgesandt hat, dies sind die Ungerechten über die Juden, bis er sagte, und wer nicht nach dem richtet, was Allah hinabgesandt hat, dies sind die Fasiqun. Er sagte, sie sind alle, es ist über die Kuffar allesamt, yani diese Eier. Okay? Dieser Hadith wurde unter anderem bei Sunan Abu Dawud überliefert. Okay. Und hier sehen wir, weil die Leute, die mit Kufr duna Kufr kommen, ja, hier sehen wir die zwei Arten, und ich möchte nicht so viel in dieses Thema reingehen. Aber, zumindest heute nicht, hier sehen wir die zwei Arten von kleinen Kuffer und den großen Kuffer in den Hadith. Das, was noch kleiner Kuffer war, war, als sie den Edlen genommen haben, der Unzucht begangen hat, haben sie ihn gelassen. Und wenn sie den Schwachen genommen haben, haben sie über ihm Allahs Strafe umgesetzt. Ja, so haben sie Allahs Strafe hier nur manchmal unterlassen, ohne Allahs Urteil zu ändern. Das ist das, was noch unter kleiner Kuffer fällt. Aber als sie dann sagten, kommt und lasst uns einigen auf etwas, was wir über den Edlen und den Schwachen umsetzen, so haben sie sich auf die Gesichtsbemalung und die Peitschung geeinigt und haben Allahs Urteil von der Steinigung zu das geändert. So, das ist der große Kuffer, und über das sagte Allah Azza wa Jal, und wer nicht nach dem richtet, was Allah hinabgesandt hat, das sind die Kuffar, die Kafirun. Okay? Und dieser Vers kann nicht auf den kleinen Kuffer gedeutet werden allgemein, weil es von Grund aus über die Kuffar hinabgesandt wurde. Weil es auch unter anderem von Grund aus für die Kuffar hinabgesandt wurde. So haben sie dieser Hadith wurde auch in Sahih Muslim überliefert. Okay? So haben die Juden, okay, so haben die Juden hier in dieser Sache zwei Verbrechen begangen, die beide Kuffer sind. Der eine ist, dass sie komplett Allahs Urteil unterlassen haben und sich komplett davon abgewendet haben und sich nicht mehr daran gehalten haben. Das heißt, sie haben den Urteil selber unterlassen und sich davon abgewendet. Okay? Und zweitens, die Gesetzgebung neben Allah oder die Ersetzung seines Urteils mit einem anderen Urteil. Okay? Was aber die Überlieferung, die von Abdullah ibn Abbas, die Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma bezogen wird, seine Aussage, die angebliche Aussage Kufr und Duna Kufr, okay, dass er gesagt hat, Kufr und Duna Kufr, diese Überlieferung von Ibn Abbas, dass er gesagt hat gegen die Khawarij, es ist nicht der Kufr, den ihr meint, es ist nicht der Kufr, der von der Milla, yani von der Religion, raustreten ist. Und wer nicht nach Allah, dem richtet, was Allah hinabgesandt hat, dies sind die Kafirun, dies ist Kufr und Duna Kufr. Okay? So, erstens einmal, wenn wir die Überlieferung anschauen von Ibn Abbas radiallahu anhuma, von der Seite der Überlieferung, nur von dieser Seite. Diese Überlieferung wird von dem Weg von Sufyan ibn Uyayna, von Hisham ibn Hujair, von Tawus, von Ibn Abbas überliefert, dass er gesagt hat, es ist nicht der Kufr, den ihr meint, sondern es ist der Kufr, der nicht von Religion raustreten lässt. Und wer nicht nach dem richtet, was Allah hinabgesandt hat, dies sind die Kafirun, es ist Kufrun duna Kufr. Überliefert von Al-Hakim, und andere von dem Weg von Hisham ibn Hujair al-Makki. Und Hisham ibn Hujair al-Makki, der wurde zu schwach erklärt von den vertrauenswürdigen Imamen und niemand folgte ihm bei dieser Überlieferung. Imam Ahmad sagt über Hisham, er ist nicht stark. Und er sagte, er ist aus Mekka und sein Hadith ist schwach. Und dies ist eine Verunglimpfung von der Seite der Überlieferung. Ebenso erklärte ihn zu schwach Yahya ibn Sa'id al-Qattan und schlug, yani, er nahm nie sein Hadith. Und Ali ibn Madini und Al-Aqili nannte ihn unter die Schwachen und auch Ibn Uday. Und Hisham ist in seiner Religion oder war in seiner Religion fromm. Deswegen sagte Ibn Shabrama über ihn, in Mekka gab es keinen wie er. Und Ibn Ma'in sagte, er ist Salih. Ja? Das ist, was in die Religion oder Ibadah betrifft. Der Beweis dafür ist, dass Ibn Ma'in selber über ihn gesagt hatte, er ist sehr schwach. Okay? Und Al-Hafiz ibn Hajar sagte, er ist wahrhaftig, jedoch hat er Einbildungen. So ist das vielleicht von seinen Einbildungen, weil genau die gleiche Überlieferung wurde überliefert von Ibn Tawus. So hat er sich vielleicht eingebildet und bezog das zu Ibn Abbas. Und Ali ibn Madini sagte, Sufyan behauptete, er sagte, Hisham ibn Hujair schrieb seine Bücher, ja, anders als die Menschen das schrieben. So wurden sie, kamen sie durcheinander für ihn. Okay, siehe Ma'rifat al-Rijal, Band 2, Seite 203. Und Hisham ist von Ahl Mekka. Und Sufyan war sehr wissend über die Leute von Mekka. Und Al-Aqili überlieferte mit seiner Überlieferungskette von Ibn Uyayna, dass er sagte, wir nahmen nichts von ihm, außer was wir nicht bei anderen gefunden haben. Ja? So, diese Überlieferung hat alleine, ja, Hisham überliefert, weil Ibn Uyayna das von ihm überliefert hat. Sonst nicht. Sonst hat es niemand andere überliefert. Okay? Und Abu Hatim sagte, sein Hadith wird geschrieben. Und dieser Wortlaut ist bei den Muhadithin von den Wortlauten des Beschwächen. Ja, wenn sie jemanden so schwach erklären. Das heißt, dass sein Hadith nicht alleine angenommen wird, sondern nur als, wenn es etwas anderes bestärkt oder bezeugt. Und deswegen hat von ihm Al-Bukhari und Muslim nicht überliefert, außer bezeugend Mutaba'a oder gebunden mit anderen. Okay? Und seine Ahadith waren von den Ahadith, obwohl Al-Bukhari und Muslim ihn von ihm nie alleine genommen haben, sondern immer eine authentische Überlieferung genommen haben, und wenn sie sein Hadith dazu gezogen haben, sozusagen, als yani, eine weitere Überlieferung, die überliefert wurde, und trotzdem wurde das waren das von den Ahadith, die gegen Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim von manchen kritisiert wurden. Al-Bukhari überlieferte von ihm nur einen einzigen Hadith, und das ist der Hadith von Sulaiman, der Sohn von Dawud alayhi salam, dass er der Hadith, ich werde heute Beischlaf haben mit 90 Frauen und so weiter. Okay, er brachte ihm in dem Kapitel Kafaratul Ayman von dem Weg von Hisham. Ja? Aber er folgte diesem Hadith in Kitab al-Nikah mit der Überlieferung von Abdullah ibn Tawus, und es ist bekannt, dass Al-Hafidh ibn Hajar von der, yani normalerweise oder immer in der Einleitung von seinem Buch Fath al-Bari, dass er jeden verteidigt, über den gesprochen wurde, ohne Recht. Und dass er yani verteidigt mit allem, was er hat vom Wissen. Von diejenigen, aber diejenigen, yani von diejenigen, die zu Unrecht beschuldigt wurden, ja, von den Überlieferern. So hat Al-Hafid ibn Hajar sie immer verteidigt, als er Sahih al-Bukhari erklärt hat. Und aber diejenigen, wo er gesehen hat, dass sie schwach sind und dass der Bukhari sich nicht auf sie stützte, alleine, sondern er brachte sie nur als weitere Überlieferungen, oder gebunden mit anderen Überlieferungen. So, solche Leute hat er sich nicht bemüht, sie zu verteidigen, sondern er erwähnt, dass sie nur yani, als weitere Überlieferungen genommen wurden, und er erwähnt auch die anderen authentischen Überlieferungen, und das genügt. Und das machte er mit Hisham ibn Hujair, siehe die Einleitung von Fath al-Bari. Und Muslim hat von ihm nur zwei Ahadith, und die hat er nur gebunden mit anderen Ahadith genommen. Okay? So, von hier sieht man, dass das, was von Hisham überliefert wurde, kein Argument ist. Okay? Kein Argument ist. Und niemand hat Hisham ibn Hujair zu vertrauenswürdig erklärt, außer die Leichtsinnigen von den Imamen wie Ibn Hibban. So war er sehr leicht und sehr yani, locker in der Erklärung, in das Erklären zu vertrauenswürdig. Und wie ihm war auch Al-Ujayli, Al-Muallim al-Yamani sagte, das Erklären zu vertrauenswürdig von Al-Ujayli fand ich genau wie das von Ibn Hibban oder noch stärker. Siehe Al-Anwar al-Kashifa, Seite 68. Und der Sheikh al-Albani sagte, von Al-Ujayli ist bekannt, dass er leicht war in das Erklären zu vertrauenswürdig, genau wie Ibn Hibban. So ist das Erklären, sein Erklären zu vertrauenswürdig abzulehnen, wenn er die Aussagen der Imamen dessen kritisieren, die vertrauenswürdig sind, yani, und die yani, dessen Einstufung vertrauenswürdig sind, wenn das widerspricht, dann ist das abzulehnen. Siehe As-Silsila Sahiha, Band 7, Seite 633. Okay, so, das sind diejenigen, die Hisham zu vertrauenswürdig erklärt haben, und die ihr Erklären zu vertrauenswürdig ist abzulehnen, wenn es die Aussagen der großen Imamen widerspricht. Okay, und hier widerspricht es die großen Imamen wie Ahmad und ibn Ma'in und Yahya ibn Sa'id al-Qattan und Ali ibn Madini und so weiter von den Imamen. So ist die Schlussfolgerung, dass Hisham ibn Hujair schwach ist. Und er alleine ist kein Argument. Okay? Und er alleine ist kein Argument. Und es gibt keine zweite Überlieferung, zweite Überlieferungskette von dieser Überlieferung, die Ibn Abbas bezogen wird. Vielmehr überlieferte Ibn Jarir al-Tabari von Ibn Abbas mit einer authentischen Überlieferungskette über bei dem Tafsir dieser Ayah etwas anderes. So sagte er, Al-Hasad ibn Yahya erzählte uns, er sagte, Abdul Razzaq sagte uns oder erzählte uns, er sagte, Muammar erzählte uns von Ibn Tawus, von seinem Vater, dass er sagte, Ibn Abbas wurde gefragt über den Vers, und wer nicht nach dem richtet, was Allah hinabgesandt hat, dies sind die Kafirun. Er sagte, dies ist Kufr. Okay? Das ist die Aussage von Ibn Abbas. Das ist damit Kufr. Okay? Ibn Tawus sagte weiter, und es ist nicht der Kufr, wie derjenige, der Kufr an Allah und seinen Engeln und seinen Gesandten begeht. So sind das zwei verschiedene Aussagen. Die eine ist die Aussage von Ibn Abbas und die andere ist die Aussage von Tawus. Okay, das ist einmal von der Seite der Überlieferung. Die andere Seite ist, selbst wenn die Aussage von Ibn Abbas authentisch wäre, denn ähnlich wie das, ist auch authentisch, yani ähnlich wie diese Überlieferung, ist auch authentisch. So ist es eine Antwort, so war das eine Antwort auf die Khawarij, die beide Richter zwischen Ali und Muawiyah zu Kuffar erklärt haben, und wer mit ihnen war von den Muslimen. Wegen den Streit und das Richten, das was zwischen Ali und Muawiyah radiallahu anhuma war. Und dann der Frieden, das und das, was zwischen die zwei Richter, Amr ibn al-As und Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhuma, geschah. Denn dieses Ereignis war sozusagen ihre Geburtsstunde, wie es bekannt ist. Denn sie sagten, ihr habt die Männer richten lassen. Und wer nicht nach dem richtet, was Allah hinabgesandt hat, dies sind die Kuffar. Okay, und zweifellos waren sie fehlgeleitet in dieser Aussage. Denn das, was zwischen die Sahaba passierte, selbst wenn einige von ihnen gegen andere ungerecht wären oder gewesen wären, so ist es nicht mit dem Kufr, das von dem Islam hinausbringen lässt. Auf keinen Fall. Und Ali radiallahu anhu schickte dann Abdullah ibn Abbas zu den Khawarij, der mit ihnen eine Kontroverse darüber führte. So ging er zu ihnen. So kamen sie zu ihm und sprachen mit ihm. Er sagten, ihr seid sauer oder böse auf die, wegen die zwei Richter. Während Allah azza wa jal sagt, sie waren sauer und sie haben das gesagt, weil sie sagen, niemand darf richten. Ja? Egal wie er richtet, er darf nicht richten. Okay? Weil der Richter ist nur Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So er sagte, er diskutierte dann mit ihnen und sagte, Allah azza wa jal sagt, so schickt einen Richter von seiner Familie und einen Richter von ihrer Familie. Und das ist bei den Ehepartnern. Wie ist das dann mit Ummat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Sie sagten, Allah hat seinen Urteil nicht an den Menschen übergeben und er hat ihnen nicht befohlen, es zu betrachten. Okay? So sagte Ibn Abbas zu ihnen über den Vers, es richtet damit zwei aufrichtige oder vertrauenswürdige von euch, Surat al-Ma'idah, 95. Sie sagten, du machst das Urteilen über das Gejagte und über den über die Landschaft und zwischen dem Mann und seiner Frau wie das Urteil zwischen über den Blut der Muslime. Und dann sagten sie, sind bei dir Amr ibn al-As, ist bei dir Amr ibn al-As vertrauenswürdig, wo er gestern gegen uns kämpfte? Wenn er vertrauenswürdig ist oder aufrichtig ist, so sind wir nicht aufrichtig und ihr habt über Allahs Sache die Männer richten lassen. Das heißt, was wir daraus nehmen, dass nach dieser Kontroverse und nach dieser Diskussion viele von ihnen zu der Wahrheit zurückkehrten und andere beharrten auf ihre Fehlleitung und sie trennten sich von der Armee von Ali nach diesem Ereignis. Und das sind der, und sie sind der Ursprung der Khawarij. So kommen die Murji'a der heutigen Zeit zu dieser Aussage, die zu Ibn Abbas bezogen wird und die ähnlichen von anderen Aussagen von den Tabi'in wie Taus und sein Sohn Ibn Mijlis und andere, die alle über den Khawarij in dieser Zeit waren und sie fliegen damit, ja, damit sie diese Aussage Unrecht, aus Unrecht und Verfälschung in einer Stelle, die nicht ihre Stelle ist. Und eine Realität, die nicht ihre Realität ist. Mit dem der Beweis dafür ist, dass dieses Wort, mit dem diese Leute argumentieren, darin ist die Aussage von Ibn Abbas, mit der er mit bestimmten Leuten spricht, ja, mit dieser Aussage hat Ibn Abbas gesagt, sprechend mit bestimmten Leuten über eine bestimmte Situation. Er sagte, es ist nicht der Kufr, den ihr meint. Ja? So, sein Wort, den ihr meint, ist eine Aussage zu den Khawarij, wer ihnen folgt, in seiner Zeit, in einem Ereignis, das bekannt ist. Ja? So ist seine Aussage also nicht ein Tafsir für diesen Vers, sondern über die falsche Umsetzung dieses Verses über eine Situation, die nicht ihre Situation ist, wie die Khawarij das gemacht haben. Der Beweis dafür ist, dass der Vers selber über die Kuffar spricht, die Allahs Scharia ersetzen und verändern, seien sie Juden oder andere. Okay? So kann sein, kann es sein, dass Ibn Abbas oder andere von den Leuten des Islams über die Änderung der Juden oder andere von Allahs Urteil, ja, wie Sinner und so weiter, dass er sagt, Kufr und Duna Kufr, so ist seine Aussage also, wenn sie überhaupt authentisch ist, über die falsche Umsetzung, ja, die von den Khawarij, was von den Khawarij begangen wurde und nicht über die Erklärung, der, ja, so sei vorsichtig und wachsam und lass dich nicht in die Irre führen von den Fehlgeleiteten. Der Gelehrte Ahmad Shakir sagt über, in seinen Kommentaren bei Umdat al-Tafsir über diese Kommentieren dieser Überlieferungen, er sagt, und diese Überlieferungen von Ibn Abbas und andere, mit denen die Fehlgeleiteten in dieser unserer Zeit spielen, von denjenigen, die sich zum Wissen beziehen und andere, von denjenigen, die sich über die Religion trauen, sie machen sie zu einer Entschuldigung oder Erlaubnis für die Götzen erfundenen Gesetzen, wie die über die Länder der Muslime geschlagen wurden oder erlassen wurden. Band 4, Seite 156. Und er zitiert auch in der gleichen Stelle den Kommentar seines Bruders Mahmoud Shakir über ähnliche Überlieferungen, wo Abu Mijlis, und das ist einer der Tabi'in, einige der Khawarij in seiner Zeit, mit einigen der Khawarij in seiner Zeit diskutiert. Diese Überlieferungen brachte At-Tabari in seinem Tafsir Band 10, Seite 348 und sagte, er sagte, O Allah, ich sage mich los bei dir von der Fehlleitung. Dann sagte, denn die Leute des Zweifels und Fittern von diejenigen, Mahmoud Shakir sagt, die Leute des Zweifels und Fittern, die von denjenigen, die sich hervorgehoben haben zum Sprechen in unserer Zeit, hat damit als Entschuldigung für die Leute der Herrschaft, als Entschuldigung genommen, beim Unterlassen des Urteilens mit dem, was Allah hinabgesandet haben, und beim Richten über das Blut und Ehren und Gelder mit einer anderen Scharia als die Scharia Allahs, welche er in seinem Buch hinabgesandet haben. Und bei ihrer Annahme des Gesetzes von den Leuten des Kufrs als Gesetzgebung in den Ländern der Muslime. So, als sie diese zwei Überlieferungen gesehen haben, haben sie sie als Meinung genommen, mit dem sie die Richtigkeit des Richtens über das Blut, Ehren und das Geld, Ehren und Blut, mit dem, was Allah nicht hinabgesandet hat. Und das ist, und dass die das Widersprechen der Scharia von Allah in der, im allgemeinen Richten denjenigen nicht zu Kafir erklärt, der damit zufrieden ist und der danach handelt. Okay? Dann hat er erklärt den Ereignis und warum diese Aussagen und diese Überlieferungen überhaupt getätigt wurden und gesagt wurden, und dass es eine Diskussion mit den Khawarij war, welche die Herrscher ihrer Zeit durch Sünden, die nicht den Kuffar erreichen, zu Kuffar erklärt haben. Dann sagte er, also, ihr Fragen war nicht über das, womit die Mubtadi'a unserer Zeit argumentieren, von den Richten in den Gelder und Ehren und Blut mit einem Gesetz, welcher die Scharia der Leute des Islams widerspricht. Das war nicht das. Ja? Und es war auch nicht über das Erlassen von eines Gesetzes, welcher der Leute des Islams verpflichtet wird. Und auch nicht mit das Richten lassen eines Urteils, das nicht Allahs Urteil ist in seinem Buch und durch die Zunge seines Propheten sallallahu alaihi wasallam. So ist diese Tat eine Abwendung von Allahs Urteil und eine Abwendung von seiner Religion und Vorziehen der Urteile der Leute des Kufrs über das Urteil Allahs subhanahu wa ta'ala. Und dies ist Kufr. Und dies ist Kufr. Keiner zweifelt daran von den Leuten der Qibla, auch wenn sie wie unterschiedlich sie sind, oder eben Takfir desjenigen, der das sagt und der dazu aufruft. Okay? Noch dazu, ist das nicht der einzige Vers, der die Gesetzgeber neben Allah subhanahu wa ta'ala zu Kuffar erklärt. Das ist nicht der einzige Vers, der die Gesetzgebung und die Änderung von Allahs Urteile und Ersetzen von Allahs Urteile zu Kuffar, derjenige, der das macht, zu Kafir oder zu Kuffar erklärt. Denn es gibt andere, viele andere Verse, die dies bekräftigen und dies bestätigen, wie der Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, und esst nicht von dem, was nicht, worüber nicht Allahs Name gerufen wurde, und dies ist Frevel, und die Satane offenbaren zu ihren Aulia, dass sie mit euch darüber diskutieren, und wenn ihr ihnen gehorcht, also im Ändern von Allahs Urteile über das Veränderte, dann seid ihr wahrlich Mushrikun. Surat al-An'am, Vers 121. Oder die Aussage des Erhabenen, haben sie etwa Partner, die ihnen von der Religion Gesetz geben, wozu Allah keine Ermächtigung gegeben hat, Surat al-Shura 21. Oder seine Aussage, und er beteiligt niemanden an seiner Gesetzgebung oder Urteilsgewalt, Viertel Kaf 26 und dergleichen von den sehr vielen Aussagen. Okay. Wir bleiben inshallah heute hier stehen und machen inshallah morgen mit dem Hadith weiter. Welcher Vers hast du uns gelesen? Das war der Vers 44 bis 49 von Surat al-Ma'ida. Okay? Barakallahu fikum. Und jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum.